Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Liebe Freunde des Kulturspiegels, einer meiner ersten Besuche in Bar jeder Vernunft in Berlin liegt schon gut eine Dekade zurück. Aber die Fabulous Singlets tingeln immer noch. Sie könnten morgen schon wieder auf dem Programm stehen. Lassen Sie uns in meine Reportage von damals hineinhören. Und jetzt möchte ich Sie ein wenig einführen, und zwar in eine Gruppe, in eine Gesangsgruppe. Diese Gruppe heißt The Fabulous Singlets, und diese Damen singen etwa so. Die Suche nach der Bar jeder Vernunft ist etwas abenteuerlich in Berlin. Sieht sie doch nach außen erst einmal aus wie ein sommerliches Gartenrestaurant im Park. Durch den Torbogen aus weißem Holz geht man auf knirschendem Kies an vielen hübsch gedeckten Tischen vorbei. Andere Leute sitzen da in munterer Unterhaltung und essen und trinken und, wie wäre es in Deutschland anders, natürlich sie rauchen. Der Eingang lässt vermuten, dass es im Inneren des runden Gebäudes ein wenig schummerig ist, viel rosa Licht, und rings um die Bühne, die in der Mitte zu einem Laufsteg führt, stehen viele, viele kleine weißgedeckte Tische. An der runden, jugendstiligen Abgrenzungswand dieses kleinen Festzeltes sind Nischen mit Bänken und Tischen, die jeweils gerade 6 Personen Platz lassen und sicher am begehrtesten aller Sitzmöglichkeiten sind, da von ihnen erhöht besserer Ausblick auf die Bühne gewährt wird. Und dann, nach Bestellung von Essen, wunderbarem Essen und Getränken, beginnt die Show. Es ist ein internationales Pflaster, dieses Berlin. Also, wen wundert's dann, dass die Show auf Englisch ist? Nicht immer, aber in diesem Falle. Und zwar habe ich die Fabulous Singlets erlebt. Eine Damengruppe, die sehr dynamisch ist. Drei dynamische Damen, wie Sie eben schon gehört haben, aus Australien, die durch Europa tingeln und auch durch England. Ihre Show und Kostüme lassen Zuschauer die 50er, 60er und 70er Jahre aufleben. Und die Damen Naomi, Lisa und Melissa, die da Witze machen, mit dem Publikum flirten, haben etwas echt Mütterliches, wie sie da tanzen und im Takt und Einklang die altbekannten Bewegungen machen. Do what the do zum Beispiel, wie wir jetzt ein wenig wieder hören. An sich nichts Neues, diese Musik, wenn es nicht diese urkomischen Ulknudeln da auf der Bühne brächten und zwar zwischendurch immer wieder mit dem Publikum herumscherzen würden. Im sogenannten Beehive-Hairstyle, also der typisch toupierten Hochfrisur, sind die Australierinnen zum Schreien komisch in ihrer Parodie der süßen Mädelchen der 50er und frühen 60er Jahre. So schmal und klein sind sie nämlich gar nicht. Die engen Schinskleider sitzen ganz schön stramm und die etwas molligen Taillen werden dann damit auch ein bisschen zur Schau gestellt. Alle jubeln ihnen zu. Jeder sieht so ein wenig das von seiner eigenen Jugend, das etwas Unbeholfene vielleicht und auch das In-Sein-Wollen mit den neuesten Haarteilen, Haarstilen und auch der neuesten Garderobe. Ja, sagt die Naomi, spricht mit uns und erzählt von ihrer Zeit, die sie jetzt mitmacht. Und dazu hier sie im Originalton. From Australia, yes. Some people hear it, the und bar dann hat man uns hier in Bar Jeder Vernunft damals in Edinburgh gehört und wollte uns wiedersehen und hat uns auf unserer Website, auf unserer Webpage wiedergefunden. Und das ist jetzt unser drittes Mal in Berlin. Die Show ist sehr unterschiedlich. Viele junge Leute lieben sie, viele ältere Leute lieben sie. Wir sind eigentlich mit der Musik der 70er Jahre groß geworden und diese ältere Musik haben wir uns angeeignet. Die Show hat sich über die Jahre entwickelt. Wir haben alle möglichen im Zuschauerraum, alle möglichen verschiedenen Leute. Wir haben eine Struktur, eine spezielle und auch bestimmte Sachen, die wir immer wieder sagen. Aber wenn etwas gut klappt, dann erzählen wir das natürlich immer und immer wieder. Und dann machen wir natürlich da weiter und erweitern das ein wenig. Und zum Schluss kommen wir als die Supremes raus und als ABBA. Und da muss man sich natürlich sehr schnell umziehen, also hinten hilft ihnen jemand in der Garderobe. Und hier ein wenig über Lisa, eine der Fabulous Singlets, die ich jetzt frage, wann sie mit ihrer Gesangskarriere begonnen hat. Lisa, did you start with singing? Wann haben Sie zu singen begonnen, Lisa? Eigentlich mit drei Jahren schon. Schon immer. Did a lot of children's da habe ich viele Kinderfernsehprogramme in Australien gemacht. Found my way into the business und dann habe ich ins Business gefunden. Und seitdem habe ich eigentlich immer gesungen. Und immer mal habe ich eine Pause eingelegt. Aber ich habe es eigentlich immer gemacht. Destiny. Ja, das war einfach mein Ziel und mein Traum. Und das klappt sehr gut. Und wie hat es Melissa begonnen? Ich habe eigentlich ziemlich spät angefangen. Ich habe Highschool zu Ende gemacht und dann habe ich mal so einen Sekretärinnenkurs belegt. Und tagesmäßig habe ich dann also die Schule gedrückt, die Schulbahn gedrückt. Und dann habe ich eigentlich nachts mehr gemacht und habe so gesungen abends und habe einfach tagsüber die Schule geschwänzt. Yes, great, great. How about you? Und wie ist das mit Naomi? Naomi hat eigentlich von allen die klassische Ausbildung. But it wasn't... That's the great thing about ja, this show. Ja, und das Tolle an dieser Show ist eben, dass sie unterschiedlich sind, alle drei, und dass sie wirklich Persönlichkeiten sind auf der Bühne und dass immer zwei etwas zurückstecken und eine im Vordergrund steht, aber immer abwechseln, sodass also keine wirklich die ganze Show trägt und einer eben mal von der Bühne geht und sagt, so jetzt ich mal rauf. Keiner von uns in den zweieinhalb Stunden verlässt wirklich die Bühne und ist eigentlich sehr schön, aber auch sehr ermüdend für uns, die wir auf der Bühne stehen. Aber wir haben eben sehr viele Energie, die wir miteinander auf die Bühne bringen. Wir kannten uns eigentlich nicht vorher, wir haben das Ganze also erst gemeinsam begonnen und jetzt kennen wir einander wirklich sehr, sehr gut. Ja, und jetzt bringen wir ihn wieder ein. The only time, you know, often in other shows you'll have one person go off and take a you don't see them for a bit. No, you know, no. Diese they Damen, wie gesagt, stehen da also auf der Bühne und ich habe sie gefragt, was ist denn bei euch schon mal passiert? Ist denn schon mal etwas Schwieriges passiert? Etwas Schlimmes passiert? Und übrigens haben sie ihren Musikdirektor mitgebracht, der ist Australier und die Band selber ist aus Berlin und ein Hamburger ist dabei. Die Band kennt sie inzwischen so gut, dass sie sagen, Moment mal, ihr habt da doch einen Satz ausgelassen und so. Also auch die Band ist schon ziemlich eingespielt. Und jetzt habe ich, wie gesagt, gefragt, ist euch schon mal etwas Interessantes passiert? Und da haben sie erzählt vom Londoner West End. Da war eine riesengroße Treppe und da sollten sie eine dramatische, ja, einen Eintritt machen. Und sollten also die Treppe heruntergehen. Und als sie halb die Treppe runter war, ist Naomi gestürzt. Und die Band hat weitergespielt. Und sie ist einfach runtergefallen und gerollt die Treppen runter. Und sie ist einfach weitergekullert. Und auf einmal hat sie sich also wieder hingestellt und hat gesagt, tada, ich bin wieder da. Und da war auch eine Treppe im West End, eine Serie von Plattformen und sie waren wohl etwas zu schwer dafür. Und da ist das Ganze etwas abgesackt. Und wir haben einfach weitergemacht, sagen sie. Und jetzt habe ich sie nach ihrem Zuhause gefragt. Und Naomi kommt aus einer Gegend in Australien, die deutsch ist. Ist ein bisschen bei Adelaide und zwar heißt das Ganze Hahndorf. Ursprünglich von deutschen Siedlern gegründet. Im vorletzten Jahrhundert. The century before that, the last one. Ja, also im letzten Jahrhundert, sagt sie und lacht, denn sie weiß ja, es ist ja schon das neue Jahrtausend. Und Hahndorf hört sich natürlich auch sehr deutsch an. Viele der Pensionen werden in D-Mark gezahlt. Das heißt, man muss da ins Australische konvertieren. Und da gibt es deutsche Weine, die da angebaut werden. Und es ist eine sehr hübsche Landschaft mit kleinen Hügeln. Und Hahndorf ist, wie gesagt, ein Zuzugsgebiet, wo man wirklich leben möchte. Lisa ist übrigens aus Sydney und zwar 30 Minuten von dem Stadtzentrum entfernt ist Cronulla, das so viel wie rosa Sand heißt, oder wie Naomi lachend sagt, Women with Long Hair, was natürlich Quatsch ist. Aber da scherzen sie immer, die Damen, auch in dem Wohnwagen, in dem ich sie nach der Show interviewt habe, in der Bar Jeder Vernunft. Also außerhalb des Zelts eine richtige schöne Wohnwagen-Garderobe. Ja, und Melissa kommt aus Melbourne, aus der Südostecke Australiens. Und die Damen sind im letzten Sommer zurück nach Australien, um während der Olympiade auch aufzutreten. Zwar nicht als Langläufer, sondern als Damen auf der Bühne. Und wie gesagt, sie sind ja auch dann wieder zurückgekommen nach Hamburg in diesem Falle. Und ich habe mich sehr bedankt bei Ihnen für das schöne Gespräch, auch wenn ich es Ihnen jetzt auf Deutsch bringe. Und möchte Ihnen sagen, hier ist die Abschlussnummer. Und da geht's um Goodbye. Thank you and good night. Thank you and good night. Sommer 2014 waren die 60s angesagt. Das feste Zelt war bereits vollgepackt mit essenden und trinkenden Besuchern, die an kleinen Tischen rund um die Bühne und auf bequemen Bänken um den festen Holzeinband des Zeltes platziert, gespannt auf den Beginn der Show warteten. Die Atmosphäre mit rot und blau beleuchtetem Saal, wo fleißige Kellner in schwarz-weiß eilig das Gewünschte heranbringen, zeigt wieder ein Publikum, das weiß, es wird hier, wie auch im größeren Tipi-Zelt am Kanzleramt, der großen Schwester von Bar Jeder Vernunft, nie enttäuscht. Das Publikum ist von 8 bis 80, zumeist aber bequem in der Mitte des Lebens angesiedelt. Menschen mit Lebenserfahrung und Humor. Alles kein Problem. Man kann über sich lachen und nimmt das Gesagte oder Gesungene gelassen hin, wenn es dann beginnt und man erkennt sich und seine Zeit. In diesem Sommer also die Good Old 60s. Fiel Dusty Springfield als Soundtrack des jungen Lebens in den 60er Jahren, auf das sie zurückblickt. Marion Kreumann trat auf in Bar Jeder Vernunft, dem Treffpunkt der Kleinkunst in Berlin, seit vielen Jahren. Ob es Klaus Hoffmann, die Fabulous Singlets oder Marion Kreumann sind, hier trifft sich lokales und internationales Talent und beschert immer wieder einen Abend, der noch lange Gesprächsstoff bietet. Marion Kreumann trat im Sommer 2014 auf, aber gehört zu den immer mit neuen Shows auftretenden Schauspielern und Entertainern, denen man gebannt in die nächste Saison folgt. Hier ging es um die Pubertät, um das Frausein, aber vor allem in der Zeit der 60er Jahre eingebettet. Und das Publikum, was, wenn nicht ganz, aber doch mit den Geschichten, Vignetten und Bonmots verbunden, eine eigene Rückschau hält, hat viel gelacht. Gesprochen hat Susanne mit, beziehungsweise ich natürlich, mit einigen Menschen im Publikum, weiß ich doch, wie viele Stimmen diese Show dann in anderen Weisen rezipieren und natürlich ein gutes Gesamtbild für sie ergeben. Zuerst sprach ich zwei ältere Damen neben mir an. Hanna Knospe war mit einer Bekannten zum ersten Mal hier, stammt aus der ehemaligen DDR und amüsierte sich trotz manch anderer Songs und Erfahrungen. Also, wir sind im Bar Jeder Vernunft und sagen Sie mir mal, wie es Ihnen gefällt. Ja, das Programm gefällt mir gut. Es ist sehr unterhaltsam. Ja? Sehr unterhaltsam. Die Texte sind ein bisschen ironisch, denke ich mal, angelegt auch. Nicht alles ist wahre, bare Münze, so wie sie es sagt. Aber ist die Marion Kreumann, müssen wir dazu sagen. Ja. Kennen Sie die schon? Oder? Ja, als Schauspielerin kenne ich sie. Aus Filmen oder so. Ja. Ist mir nicht neu. Also spielt sie auch in Berlin Theater oder im Fernsehen? Woher kennen Sie sie? Aus dem Fernsehen. Ja. Ob sie in Berlin spielt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie hat auch am Kurfürstendamm gespielt. Aber das weiß ich nicht. Und die Texte geht ja um ihre Jugendzeit in den 50er und 60er Jahren. Ja. Können Sie sich da rein zurückversetzen selber? Bekommen da Ideen von der eigenen Kindheit und Jugend? Naja, eigentlich muss ich sagen, nicht so sehr. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum? Weil ich aus dem Osten komme. Ja. Wir hatten andere Musik, klar. Andere. Ja, es war nicht unsere Zeit, sage ich mal. Im Nachhinein. Aber vieles kannte man natürlich von der Musik her und kommt einem jetzt wieder oder so. Und auch die Erfahrungen wahrscheinlich. Naja, sicherlich. Das, was man als 15- oder 20-Jährige durchmacht, ist ja international. Immer gleich. Ob Ost oder West oder Nord oder Süd. Und sind Sie jetzt, finden Sie, Sie sind ein bisschen älter als die Damen auf der Bühne? Ja. Kein bisschen. Ja, aber. Ja, sagst du Ihren Namen? Ja, Hanna Knospe. Gut, Frau Knospe. Dann danke ich und hoffe, dass wir allen Leuten den Weg hierher weisen, denn Bar Jeder Vernunft ist eine tolle sicherlich. Gibt sicherlich sehr schöne Veranstaltungen. Wann läuft das hier? Nein, ich bin das erste Mal hier. Dann kommen Sie sicher wieder. Ja, bestimmt. Gut, vielen Dank. Ja, bitteschön. Nach dem kurzen, netten Gespräch mit Frau Knospe sprach ich auf der anderen Seite des Saales Angelika an, die zuvor mit ihrem Mann Berlinerisch sprach und damit als echte Ortsansässige typisch für viele Besucher dieser Kleinkunstbühne ist. Angelika aber brachte vor allem die Identifizierung mit Kreumanns Perspektive der jungen, erst pubertierenden und dann in den 60er Jahren das Erwachsensein probenden jungen Frau. Sie gab zu, dass sie das sehr ansprach. Vieles könne sie aus eigener Erfahrung als ähnlich oder gleich bestätigen. Sagen Sie mir gerade, wer Sie sind. Und also der Ehemann auf jeden Fall. Und ein typischer Berliner, das habe ich schon von weitem gehört. Ja, ja, das kann man sagen. Typischer Berliner, Jahrgang 49. Ja, und wie finden Sie denn die Dame auf der Bühne? Ist das, spricht Ihnen das ja, auf dem Herzen? Ja, finde ich wunderbar. Haben Sie das erlebt? Ich habe es genauso erlebt, weil ich ja, ich glaube, ich bin fast gleichaltrig mit ihr. Ja. Weiß nicht, ob sie 65 oder 64 ist, also ungefähr in dem Alter. Ich habe 68 Abitur gemacht, also genau zum Start der wilden Jahre Abitur gemacht. Ja, und die wilden Mädchen getroffen. Genau, die wilden Mädchen getroffen. Die erste nach dem Abiturbild wurden. Ja. Vorher waren sie arschbrav. Das habe ich also alles gut miterlebt. Die Musik ist ja meine Musik, kann man sagen. Das ist die Springfield Walker Brothers. Ja. Immer gehört, alles gehört. Und deswegen ist das genau mein Programm. Also ich habe ein bisschen mehr Deutsch erwartet. Ich nicht. Denn wir hatten keine deutsche Musik in den 60ern. Das ist einfach so. Deutsche Musik in den 60er Jahren gab es nicht oder wurde abgelehnt. Wurde auch abgelehnt. Also, das musste amerikanisch sein. Ja, es musste amerikanisch sein. Englisch sein. Ja, Englisch natürlich. Die Beatles dann natürlich kamen hoch, aber also, so wie jetzt der Hype da um Helene Fischer oder Andrea Berg, gab es vergleichbar für deutsche Sänger nichts. Herbert Grönemeyer auch nicht so dazwischen. Der war ja auch nicht da, den gab es ja natürlich nicht. Es gab auch nichts Adäquates. Nein, es gab nichts. Also man kann sagen, es gab keine deutsche Musik, die irgendwo uns mit 20 angesprochen hätte. Sie waren passioniert und ins Ausland orientiert. Ja, ganz klar. Die Sender spielten eben nur diese Musik. Ja. Was sagen Sie zu den Zwischentexten? Herrlich. Ich liebe ja den Marek Kreumann schon seit vielen Jahrzehnten, kann man fast sagen. Ich finde die wunderbar, die Sprüche. Ich kenne auch hier ihre Erfahrungen in den USA, kann ich nachvollziehen, weil mein Sohn in den, ein bisschen später, 90er Jahren auch in den USA ein Jahr war. Und diese Storys sind ähnlich. Weil, also auch der Eiscreme und die Der Eiscreme natürlich, aber eben auch das Puritanische und das sehr Verklemmte. Ist, sie werden ja oft in sehr kleine Orte gesteckt. Wir haben ja auch Männer, die sich rasieren jetzt genau. Aber, ich habe einen guten Schulfreund, der war genau auch in den 60er Jahren in den USA und der kam, abends kam dann der Gastvater zu mir ins Bett mit einer Büchse Bier. But don't tell Mom. Also man war zwar 18, aber eine Flasche Büchse Bier war nicht drin für 18-Jährige. Don't tell. Der vielleicht erst auf 21. Ja, genau. Genau, das ist immer noch, man darf zwar schießen und alles, aber nicht trinken und kein Sex. Kein Sex. Naja, irgendwann wird das alles über den Haufen geworfen. Hoffentlich. Und bis jetzt haben Sie das geschafft. Wir haben es geschafft. Pubertät. Genau, guten Tag. Und nach den Publikumsreaktionen ging es den meisten im Saal so wie Angelika. Ob es um das Rauchen der Männer ging oder die Songs oder Erfahrungen, Kreumann traf den Nagel auf den Kopf. Die Gesangseinlagen brachten auch wieder die Erinnerung an den Sound der 60er Jahre. Für Angelika aber stand fest, ihr Mann hatte Ähnliches zu sagen und den sollte ich unbedingt vor mein Mikro nehmen. Gesagt, getan, hier ist er. Der Mann im gewissen Alter, der die 60er Jahre mit der englischen bzw. amerikanischen Musik noch bestens in Erinnerung hat. Hier nun Angelikas Mann zu der Show. Sagen Sie mir gerade, wer Sie sind. Und also der Ehemann auf jeden Fall. Und ein typischer Berliner, das habe ich schon von weitem gehört. Ja, das kann man sagen. Typischer Berliner, Jahrgang 49. Ja, und wie finden Sie denn die Dame auf der Bühne? Ist das, spricht Ihnen das auf dem Herzen oder wunderbar. Haben Sie das erlebt? Ich habe es genauso erlebt, weil ich ja, ich glaube, ich bin fast gleichaltrig mit ihr. Ich weiß nicht, ob sie 65 oder 64 ist, also ungefähr in dem Alter. Ich habe 68 Abitur gemacht, also genau zum Start der wilden Jahre Abitur gemacht. Ja, und die wilden Mädchen getroffen. Genau, die wilden Mädchen getroffen. Die erst nach dem Abiturbild wurden. Ja. Vorher waren sie arschbrav. Das habe ich also alles gut miterlebt. Die Musik ist ja meine Musik, kann man sagen. Das ist die Springfield Walker Brothers. Ja. Immer gehört, alles gehört. Und deswegen ist das genau mein Programm. Also ich habe ein bisschen mehr Deutsch erwartet. Ich nicht. Denn wir hatten keine deutsche